Die China-Kommission des Auslandskomitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni verurteilte in ihrer Erklärung vom 14. Juni das Verbrechen des südkoreanischen Regimes gegen die Wiedervereinigung Koreas. Die südkoreanische Regierung hatte der südlichen Delegation ihre Teilnahme an den gemeinsamen nationalen Feierlichkeiten, die die Vertreter von Nord, Süd und Ausland anlässlich des 16. Jahrestages der Veröffentlichung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni in Kaesong durchführen wollten, streng verboten.